Schweizer Scheiben eingeschlagen, die weiße Farbe abgeblatzt, das Dach bedeckt mit Moos, am Haus im Nirgendwo, das Einfahrtstor geklaut, die Haustür steht auf, unschlossend aus dünnem Holz, am Haus im Nirgendwo, die Wände bunt bemalt, der Boden zugemüllt. Das Leben, was hier mal war, ist nicht mehr da. Im Haus, im Nirgendwo. Was ist hier gewesen? Warum ist das Leben vorbei? Was ist hier passiert? Haus ist nirgendwo. Was ist hier gewesen? Warum ist das Leben vorbei? Was ist hier passiert? Im Haus ist nirgendwo. Im Nirgendwo. Die Nägel von alten Bildern wurden von Spinnen benetzt. Es raschelt in jeder Ecke im Haus im Nirgendwo. Die Luft ist schwer und kalt, ein Duft ohne Note. Das Leben, was hier mal war, ist nicht mehr da. Das Leben vorbei. Was ist hier passiert? Im Haus ist nirgendwo. Was ist hier gewesen? Warum ist das Leben vorbei? Was ist hier passiert? Im Haus ist nirgendwo.